Wie kommt der Eco-Preis zustande? Heute kennt man von allem den Preis, aber von nichts den Wert. Oscar Wilde. Sicher kennen wir alle die wirtschaftlichen Preise unserer alltäglichen Konsumgüter recht genau. Schließlich sind sie uns von jeher, trotz einiger Schwankungen, bestens vertraut. Diese Preise kann man sich gut merken, denn sie sind in Zahlen ausgedrückt und machen Dinge vergleichbar. Dieser Umstand ermöglicht uns eine Abwägung, ob wir uns eine Sache oder eine Dienstleistung überhaupt leisten können oder wollen oder ob sie über unserem persönlichen finanziellen Budget liegt. Wenn wir jedoch nur den wirtschaftlichen Preis eines Produktes betrachten, ignorieren wir einen großen Teil seiner Kosten. Denn die Preise umfassen, kumulativ, lediglich die ökonomischen Aufwände, die mit der Vielzahl der unterschiedlichen Produktionsstufen all der uns gewohnten Dinge angefallen sind. Aber ein entscheidender Posten fehlt in dieser Rechnung. Der Preis für die ökologischen Folgekosten, der mit unserem Konsum bis dato meist unweigerlich verbunden ist. Eine klassische Milchmädchenrechnung. Denn auch die akzeptable Emissionsbelastung unserer Atmosphäre durch unseren Konsum ist nicht grenzenlos, sondern unterliegt einem definierten, nicht verhandelbaren Maximum. Direkt an den Quellen, bei der Förderung, haben fossile Ressourcen allerdings keinen Wert im klassischen Sinne. Deren Preis bildet lediglich die Summe der Kosten, etwa für die Schürflizenzen, den Materialeinsatz oder den Arbeitsaufwand für die Gewinnung ab. Die fossilen Energieträger selbst haben keinen Preis und müssen nicht bezahlt werden. An wen auch? Die Natur bietet sich nicht selbst zum Ausverkauf an. Sie macht keine schlechten Geschäfte mit uns Menschen. Der Energiepreis eines daraus produzierten Artikels beinhaltet demzufolge also lediglich die Kosten für die Förderung und Erzeugung der eingesetzten fossilen Energieträger, nicht aber die Folgekosten für die Schäden, die unweigerlich aus den CO2-Emissionen resultieren. In diesem System werden die Gewinne aus der Nutzung fossiler Energien weiterhin privatisiert, während für die externalisierten ökologischen Kosten nicht die Verursacher aufkommen müssen, sondern wir als gesamte Gesellschaft. Der unheilvolle Systemfehler besteht also darin, dass die übliche Bepreisung unserer Konsumgüter kaum die mit ihrer Herstellung bzw. ihrem Betrieb verbundene Klimabelastung widerspiegelt. Unser Konsum und seine Bepreisung folgen lediglich den ökonomischen Gesetzen von Angebot und Nachfrage, nicht aber den ökologischen Gesetzmäßigkeiten. Die Schäden, die Klimagasemissionen verursachen, sind derzeit kaum in die Produkte eingepreist. Durch die Parallelwährung Eco ergibt sich jedoch eine wünschenswerte Granularität der Informationen über die Emissionen aller Produkte und Dienstleistungen, wodurch die Menschen auch dem CO2-Äquivalent ihres Konsums einen Preis zuordnen können. Somit schätzen sie das, was sie haben, in einer Sprache, die sie verstehen. Der Eco als Nachhaltigkeitsindex. Durch die zusätzliche Bepreisung unserer Konsumgüter mit dem Eco wird also nicht nur der Übernutzung der Atmosphäre entgegengewirkt, sondern nebenbei eine wertvolle Transparenz erzeugt. Der Verbraucher bekommt damit eine greifbare Vorstellung für den realen ökologischen Wert seines Konsums und er muss, neben seinem wirtschaftlichen Limit, auch sein Emissionsbudget im Blick behalten. Der Treibhausgasanteil wird auf jeden einzelnen Artikel heruntergebrochen. Die Fördermengen der fossilen Energiequellen unterliegen dabei einer marktwirtschaftlichen Limitierung durch das geschlossene System der Kohlenstoffressourcenwährung, in dem nicht mehr gefördert werden darf, als mit der begrenzten Währung bezahlt werden kann. Innerhalb dieses Systems müssen die Kosten für die Förderung der fossilen Energieträger letztendlich durch die Bezahlung der Endkunden gedeckt sein. Der Eco zirkuliert in einem geschlossenen Kreislaufsystem zwischen der Klimabank, den Klimakonten der Verbraucher, über alle Herstellungsinstanzen hinweg bis hin zu der Gewinnung der fossilen Primärenergieträger. Die Preisbildung des Eco startet direkt bei der Gewinnung der fossilen Energieträger. Ab hier sickert der Eco-Preis durch die gesamte Wertschöpfungskette hindurch, angefangen bei der Förderung von Kohle, Öl und Gas bis hin zum fertigen Produkt im Regal, ganz automatisch, exakt und manipulationssicher. Der Eco wird interpretationsfrei durch den gesamten Wertschöpfungsprozess hindurchgereicht. Die Beiträge teilen sich auf entlang aller an der Produktion, dem Transport und sonstigen Schritten beteiligten Teilinstanzen innerhalb der Value Chain. Denn die spezifischen Mengen an CO2, die durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entstehen, werden mit Beginn der Förderung durch den ECO auf jeder Rechnung ausgewiesen. Diese CO2-Gehalte sind wissenschaftlich eindeutig definiert und im ECO-Preis abgebildet. Somit muss kein Glied der Wertschöpfungskette seine Emissionen bilanzieren. Der Gegenwert von 10 ECO für 1 Kilogramm CO2 wird mit Beginn der Lieferkette übermittelt, zu den verschiedenen Teilnehmern weitergereicht und interpretationsfrei aufaddiert. Diese Summe bildet exakt und manipulationssicher die Menge an CO2 ab, die mit der Herstellung des jeweiligen Produktes entstanden ist. Jede kleinste energetische Optimierung im Herstellungsprozess eines Konsumgutes spiegelt sich direkt im Eco-Endpreis wider und verbessert dessen Marktchancen. Etwa wenn unternehmensintern eine Umstellung von fossilem Strom auf regenerative Energie stattgefunden hat. Denn die Ressourcenkosten der Wertschöpfung sind durch den Eco-Preis durchgängig separat sichtbar. Es können keine weiteren, nicht im Eco-Endpreis enthaltenen CO2-Anteile in einem Produkt versteckt sein, als über die zahlreichen Vorstufen der Value Chain abgerechnet wurden. Selbst der CO2-Anteil, auch der allerkleinsten enthaltenen Schraube, ist integriert und wird somit für den Kunden sichtbar. Durch die sehr hohe Kleinteiligkeit der Kalkulation, die alle Teilstufen der Wertschöpfungskette enthält, ist die Informationsqualität über die durchgereichten CO2-Werte, respektive der entsprechenden Eco-Werte, bezüglich der Klimaschädlichkeit an den Endprodukten sehr hoch. Sie ist wesentlich präziser und auch flexibler als die jedes noch so professionellen CO2-Bilanzierungsdienstleisters bzw. einer noch so guten CO2-Rechner-App. Die Bezahlung der Güter und Dienstleistungen mit dem ECO hingegen fließt rückwärts. Angefangen von den Konsumenten über die einzelnen Prozessstufen bis hin zu den Ressourcenquellen, respektive den Förderunternehmen, die zuvor die geförderten Mengen fossiler Energie entsprechend ihrem CO2-Gehalt an die Klimabank bezahlt haben. So fließen alle ECO, die erstmalig beim Fördern in Rechnung gestellt wurden, letztendlich wieder zu den Unternehmen zurück. Eine Kontrolle seitens des Gesetzgebers ist nur hier, am Flaschenhals dieser gesamten Kette, nämlich bei den Förderunternehmen notwendig. Ein sehr schlankes, da administrativ, relativ unaufwendiges System. Im Gegensatz dazu wirkt der industrielle Zertifikatehandel wie ein Bürokratiemonster. Beim ECO ist der Verwaltungsaufwand, gerecht nach dem Verursacherprinzip, breit auf alle teilnehmenden Akteure verteilt. Ganz nach dem Motto: Wer durch seine Produktionsmethode, dem Allgemeingut Atmosphäre, Emissionen aufbürden möchte, muss auch den Mehraufwand für einen zusätzlichen buchhalterischen Posten tragen. Es ist der unerlässliche Aufwand dafür, dass etwas mit einem ökologischen Wert bzw. Schaden in Verkehr gebracht wird. Ähnlich dem Aufwand, den ein Produzent betreiben muss, um zum Beispiel ein CE-Zeichen oder ein ähnliches Prüfsiegel für sein Produkt vorweisen zu können, um zu belegen, dass alle Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt sind. Dies ist übrigens verpflichtend für alle weltweit hergestellten Produkte, die in der EU vermarktet werden. Somit bietet der ECO ein in sich stringent geschlossenes System, das lediglich eines zusätzlichen buchhalterischen Faktors für die Betriebe bedarf, ähnlich der Umsatzsteuer, die ebenfalls nur einen Durchlaufposten darstellt. Warum der finale ECO-Preis sehr detailscharf und manipulationssicher ist? Da Unternehmen vom Eco-Handel an der Klimabörse ausgeschlossen sind, besteht kein Anreiz, Waren oder Dienstleistungen mit unrealistisch hohen Eco-Preisen auszuzeichnen. Denn ein Eco-Überschuss kann nicht kapitalisiert werden, da zu viel eingenommene Eco nicht an der Klimabörse verkauft werden können. Außerdem würden irreal hohe Eco-Preise einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz bedeuten, weil Verbraucher wegen ihrer begrenzten Eco-Budgets eher eco-günstigere Alternativen von Mitbewerbern bevorzugen würden. Eine unrealistisch niedrige Eco-Preisgestaltung wäre ebenfalls nicht zielführend. Zwar würden sich solche Waren und Dienstleistungen besser als die der Konkurrenz verkaufen, Allerdings führten zu geringe ECO-Einnahmen unweigerlich dazu, dass schon bald die Rechnungen der Vorstufen und Zulieferer nicht mehr bezahlt werden könnten. So wie bei normalem Geld muss auch hier realistisch kalkuliert werden, um kostendeckend zu wirtschaften. Somit ist das Ökosystem durch den bewussten Ausschluss der Industrie vom Ökohandel außergewöhnlich manipulationssicher. Am Rande bemerkt, im gegenwärtigen System erfolgt die Bilanzierung der bei der Herstellung verwendeten Treibhausgase entweder durch das Carbon Accounting System, durch externe Dienstleister oder auch durch die Firmen selbst. Angegeben wird mehr oder weniger präzise, je nach betriebenem Aufwand, ein CO2-Wert für jedes Produkt. Gerade bei der Bilanzierung nach dem Standard Scope 3, wobei auch Aufwände für Transport und Zulieferer in die Berechnung eingehen, ist der Aufwand der Erfassung enorm hoch. Sicher sind einige Unternehmen auch heute schon daran interessiert, emissionsarme Produkte anbieten zu können, weil sie das Marktpotenzial eines Imagegewinns erkannt haben. Dennoch kann man es aber nicht den Firmen selbst überlassen, eine solche Bilanzierung durchzuführen, denn das eigene Interesse an positiven Werten ist groß, die Versuchung, diese zu schönen, ebenfalls. All dies erledigt der Eco automatisch. Alles, was dazu benötigt wird, ist das Wissen, wie viel CO2 aus Kohle, Öl und Gas bei deren Verbrennung entsteht. Diese Werte sind wissenschaftlich hinreichend bekannt. Die einzige Kalkulation, die von jedem Glied in der Wertschöpfungskette durchgeführt werden muss, besteht lediglich darin, die Ökokosten aller Vorstufen interpretationsfrei aufzuaddieren und anschließend durch die produzierte Stückzahl zu teilen, um eben die anteiligen Ökokosten an die nächste Instanz weiterreichen zu können. Und genau dies ist der große Vorteil des Eco. Denn bei CAS muss jedes Glied in der Wertschöpfung seinen eigenen CO2-Anteil selbst berechnen lassen. Der Eco bedarf lediglich eines Aufsummierens der Vorstufen, denn alle Eco-Rechnungen sämtlicher Instanzen basieren letztlich auf der Menge CO2, die im Fördergut Kohle, Öl und Gas enthalten ist. Der Eco ist also eine zweite Währung in Form eines digitalen Zahlungsmittels, komplementär zum Euro, welche die gesamten ökologischen Kosten unseres Konsums repräsentiert. Er soll den Euro nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen. Dadurch erhält jede Ware einen zweiten Preis. Der Europreis repräsentiert, wie bisher, die Wertschöpfungskette mit ihren Kapitaleinsatzkosten, Rohstoffkosten, Arbeitskosten und einer Handelsspanne. Der Ökopreis hingegen bildet ausschließlich die ökologischen Kosten ab.